CD Wissen und Wissen.de präsentieren Ihnen Amerika – Aufstieg zur Weltmacht. Vom Bürgerkrieg und den großen Präsidenten bis zum Trauma Vietnam. Der amerikanische Bürgerkrieg. Charleston, South Carolina, 12. April 1861. Es ist 4.30 Uhr am Morgen. Mit einer Artilleriesalve beginnt der amerikanische Bürgerkrieg. Er wird zum blutigsten Konflikt in der Geschichte der USA. In den 4 folgenden Jahren verlieren über 600.000 Soldaten in blutigen Schlachten und verbissenen Scharmützeln ihr Leben. Das sind mehr Todesopfer, als die Vereinigten Staaten in allen anderen Kriegen ihrer Geschichte bis zum heutigen Tag zusammengenommen zu beklagen haben. In den Jahren vor dem Bürgerkrieg haben sich Nord und Süd auseinandergelebt. Auf der einen Seite steht der industrialisierte Norden, auf der anderen Seite der landwirtschaftlich geprägte Süden. Die Grenze zwischen diesen Welten verläuft direkt vor den Toren Washingtons. So nahe, dass die Bürger der Hauptstadt bei manchen Gefechten den Pulverdampf von ihren Fenstern aus sehen können. Der Konflikt zwischen beiden Seiten entzündet sich an mehreren Fragen, über die Nord und Süd unterschiedlicher Meinung sind. Doch das drängendste Problem ist die Sklaverei. Um ihre riesigen Baumwoll- und Tabakplantagen rentabel bewirtschaften zu können, setzen die Pflanzer in den Südstaaten auf schwarze Sklaven. Im industrialisierten Norden stößt die Sklaverei zunehmend auf Abscheu. Im Jahre 1852 erscheint das Buch Onkel Toms Hütte, das mit der Unterdrückung der Schwarzen abrechnet. Es findet reißenden Absatz. Die Stimmung schaukelt sich auf beiden Seiten hoch. Es kommt zu Demonstrationen, Anschlägen und Straßenschlachten. 8 Jahre später gewinnt der Rechtsanwalt Abraham Lincoln die Präsidentschaftswahlen. Ein Nordstaatler aus einer Kleinstadt im Süden Chicagos, der die Sklaverei hasst. Vor nahezu 80 Jahren haben wir erklärt, alle Menschen seien frei geschaffen. Heute sagen wir auf einmal, die Macht einiger Mitbürger, andere Menschen zu versklaven, sei ein heiliges Recht. So tief ist unser Land gesunken. Das Gewand unserer Republik ist zutiefst beschmutzt. Lasst es uns wieder reinwaschen. Dabei hält er sich noch mit konkreten Plänen zurück für die Zeit nach einer möglichen Befreiung aller schwarzen Sklaven. Doch irgendwann werden diese Probleme auf ihn zukommen. Noch in der Wahlnacht ahnt der hagere Anwalt, was ihm bevorstehen könnte. Seinen Freunden gegenüber erklärt er: Jungs, eure Sorgen und Probleme sind jetzt vorüber. Meine aber fangen erst an. Das größte Problem ist, dass Lincoln kaum Erfahrung mit öffentlichen Ämtern hat und nur eine grundlegende Schulausbildung besitzt. Eine Zeit lang hat er sich als Ladenbesitzer und Postmeister mehr schlecht als recht durchgeschlagen. Er leidet unter Depressionen und muss sich einmal sogar das Geld für einen anständigen Anzug borgen. Was ihm an Geschäftssinn fehlt, das hat er allerdings als Redner. Während des Wahlkampfs reist das Publikum zu Tausenden an, um ihn diskutieren zu hören. Er gibt mit erfrischender Offenheit zu, dass er sich selbst für die Präsidentschaft kaum geeignet hält und zieht damit große Teile der Bevölkerung auf seine Seite, zumindest im Norden. In den Südstaaten wird Abraham Lincoln dagegen schnell zu einem gehassten Mann. Von Virginia bis Texas wächst der Ruf nach der sogenannten Sezession, einer Abspaltung des Südens vom Rest der USA. Die Rebellen, wie sie von jetzt an im Norden genannt werden, gründen die Konföderierten Staaten von Amerika. Ihr Präsident wird Jefferson Davis, ein reicher Pflanzer, der die Oberschicht des Südens vertritt. Schließlich kommt es zur militärischen Konfrontation. Vor dem Hafen von Charleston, einer Hochburg des Südens, liegt Fort Sumter, eine Festung, die von Truppen der Nordstaaten gehalten wird. Am 12. April des Jahres 1861, kurz nach Mitternacht, fordern die Konföderierten die Übergabe der Festung. Als sich der Kommandant weigert, eröffnen die Rebellen das Feuer. Das ist die Kriegserklärung. Nach einigen Stunden kapituliert Fort Sumter. Präsident Abraham Lincoln erklärt den Ausnahmezustand und hebt Truppen aus. 75.000 Mann sollen den Süden in kürzester Zeit zur Aufgabe zwingen. Um den Feind von der Versorgung abzuschneiden, verhängt er eine Hafenblockade. Beide Seiten rüsten auf mit Waffen, wie sie die Welt noch nicht gekannt hat. Maschinengewehre, U-Boote und Panzerschiffe sollen den Gegner demoralisieren und zu einem raschen Kriegsende führen. Doch es kommt anders. Keine Seite schafft es, ein entscheidendes Gefecht herbeizuführen. Präsident Lincoln schreibt: Ich bin fast bereit zu sagen, dass Gott diesen Wettstreit will. Und ebenso will, dass er noch nicht enden soll. In der ersten Feldschlacht des Krieges gewinnen die Soldaten der Südstaaten unter General Robert E. Lee bei Bull Run. In den kommenden Monaten wendet sich das Glück mehrmals. Erst nach mehr als 2 Jahren kommt es zu einer ersten Entscheidungsschlacht, die zum Wendepunkt des Krieges wird. Am 1. Juli 1863 treffen die Hauptarmeen von Nord und Süd bei Gettysburg in Pennsylvania aufeinander. Am ersten Tag haben die Konföderierten die Oberhand, am zweiten Tag die Truppen des Nordens. Am dritten Tag versucht General Lee, einen neuen verzweifelten Anlauf, der unter dem Sperrfeuer der Unionsarmeen zusammenbricht. Damit scheitert die letzte Offensive des Südens. Von jetzt an rücken die Soldaten des Nordens vor. Die Schlacht bei Gettysburg mit Zehntausenden von Toten wird zum Symbol für die Wende des Krieges und für das sinnlose Abschlachten auf den Feldern des Bürgerkrieges. Nach dem Ende der Kämpfe hält Präsident Abraham Lincoln dort seine berühmte Rede, die den Norden motivieren soll, mit neuer Kraft den Süden in die Knie zu zwingen und die Einheit des Landes wiederherzustellen. 87 Jahre ist es her, da gründeten unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation. Geboren aus dem Geist der Freiheit und dem Grundsatz geweiht, dass alle Menschen als Gleiche erschaffen sind. Mit dem großen Bürgerkrieg, den wir jetzt führen, machen wir die Probe darauf, ob diese Nation oder irgendeine Nation, welche so geboren und so geweiht ist, lange überleben kann. Wir sind auf einem großen Schlachtfeld dieses Krieges versammelt. Wir sind hierher gekommen, um einen Teil dieses Feldes denjenigen als letzte Ruhestatt zu weihen, die an diesem Ort ihr Leben ließen, damit die Nation lebe. Es ist nur recht und billig, dass wir dies tun. Für den Süden beginnen 2 harte Jahre. Die Truppen können kaum noch versorgt werden. Viele Soldaten haben nur deswegen Schuhe, Gewehre und Munition, weil sie die Leichen gefallener Soldaten plündern. Um den Widerstand zu brechen, rücken Armeen der Union in den Süden ein, zerstören Städte und verwüsten die Plantagen. Als abzusehen ist, dass der Süden sich der völligen Auflösung nähert, kapituliert Robert E. Lee im April 1865 nach einem letzten Gefecht bei Appomattox. Die Staaten des Südens werden wieder Teil der USA. Insgesamt haben in den 4 Jahren des Bürgerkriegs mehr als 350.000 Soldaten des Nordens und 250.000 Männer in der grauen Uniform des Südens ihr Leben verloren. Dazu kommen ungezählte Opfer in der Zivilbevölkerung. In den Städten des Nordens jubeln die Menschen über das Ende der Schlächterei. Doch die Freude über den Sieg ist kurz. Am 14. April ermordet ein Schauspieler den Präsidenten Abraham Lincoln bei einem Theaterbesuch in Washington. Der Norden trauert und nach wird Lincoln zum Volkshelden verklärt, der das Land zusammenhielt und die schwarzen Sklaven befreite. In Washington ist das Lincoln-Denkmal eine der wichtigsten Touristenattraktionen. Im Weißen Haus ist ihm ein Zimmer gewidmet. Unzählige Straßen und Schulen sind nach ihm benannt. Und heute trägt einer der größten Flugzeugträger der USA seinen Namen. Für die Vereinigten Staaten ist der Bürgerkrieg eine Art Grundstein auf dem Weg zur Weltmacht. Keine europäische Macht wagte es, sich militärisch einzumischen, obwohl Frankreich und England aus Handelsgründen gerne den Süden unterstützt hätten. Mit dem Ende des Krieges wird das Land zu einer politischen, wirtschaftlichen und militärischen Supermacht, die auch von den Staaten Europas ernst genommen wird. Die ersten amerikanischen Finanzmagnaten. Das Ende des Bürgerkriegs ist in den USA gleichzeitig der Anfang eines rasanten Aufschwungs. Denn das Land muss zusammenwachsen und das nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Ein relativ junges Verkehrsmittel, die Eisenbahn, überbrückt bald die riesigen Distanzen in Nordamerika. Damit können Rohstoffe und Waren schnell und billig über große Entfernungen verschickt werden. Im Jahre 1865 sind 56.000 Kilometer Schienen verlegt. Bis zum Jahre 1900 sind es rund 300.000 Kilometer. Damit ist das Streckennetz größer als alle Eisenbahnen Europas zusammengenommen. Der Eisenbahnboom macht viele Männer zu Millionären. Rancher in Texas können ihre Rinder mit der Bahn zu Tausenden zu den Schlachthöfen von Chicago und New York bringen. Stahlfabrikanten produzieren Schienen, Lokomotiven und Waggons. An der Börse springen die Kurse der Bahnaktien auf und ab. Über Nacht können Vermögen entstehen oder verschwinden. In dieser Zeit des Aufschwungs und der industriellen Revolution schmiedet eine Handvoll Unternehmer und Bankiers Firmen, wie sie die Welt bisher nicht gekannt hat. Einer der reichsten Männer des 19. Jahrhunderts und einer der berühmtesten Eisenbahnbarone seiner Zeit ist der New Yorker Cornelius Vanderbilt. Zu Beginn des Eisenbahnaufschwungs ist er bereits über 60 Jahre alt und hat als Reeder ein Vermögen gemacht. Er erkennt aber bald, dass die Zukunft des Verkehrs nicht mehr auf dem Wasser, sondern auf der Schiene liegt. Er verkauft seine Schiffe und setzt voll auf das Eisenbahngeschäft, obwohl er als junger Reeder bei seiner ersten Zugfahrt einen Unfall nur durch Glück überlebt hatte. Ein Historiker beschreibt ihn als das leuchtende Wunder seiner Zeit. Ein Magnat von so umfassendem, vielseitigem Reichtum und solcher Macht, wie die Vereinigten Staaten noch keinen gekannt hatten. Binnen weniger Jahre kauft er alle größeren Eisenbahngesellschaften der Ostküste zusammen. Sein Rezept ist seit Reedereizeiten dasselbe. Er unterbietet die Konkurrenz mit Kampfpreisen, drängt sie an den Rand des Ruins und kauft sie dann billig auf. Im harten Kampf um Konzessionen und Lizenzen für bestimmte Bahnstrecken ist er nicht zimperlich und spart ebenso wie seine Wettbewerber nicht, wenn es darum geht, die entscheidenden Beamten auf seine Seite zu bringen. Notfalls mit Bestechung. Kurz und bündig und ungeniert bekannte er sich zu der Tatsache, dass Geld das Gesetz ist und dass Geld die Gesetze kaufen oder auch die Freiheit von Strafe sichern kann. Cornelius Vanderbilt selbst hasst Verschwendung und glaubt an sein Vermögen nur als Mittel zum Zweck. Geld erhält seinen Wert erst durch die Macht, die es seinem Besitzer vermittelt. Gewerkschafter und Sozialisten schmähen Vanderbilt als Ausbeuter und Raubritter. Erst in hohem Alter erhält er öffentliche Anerkennung, als er sich mitten in einer Wirtschaftskrise im Herzen von New York ein Denkmal aus Stahl und Marmor setzt. Der von ihm finanzierte Bau der Grand Central Station in Manhattan wird zur größten Baustelle des Landes und zum Konjunkturprogramm, das Tausende von Arbeitern beschäftigt. Außerdem macht er sich in der Lebensmittelindustrie unsterblich. In der Kur- und Casino-Stadt Saratoga Springs lässt er seine frittierten Kartoffeln so oft in die Restaurantküche zurückgehen, bis der wütende Koch die Kartoffeln in hauchdünne Scheiben schneidet und knusprig brät. Der Kartoffelchip ist erfunden. Während Cornelius Vanderbilt kaum auf sein öffentliches Image und seine Außenwirkung achtet, ist der wohl mächtigste Bankier seiner Zeit sehr daran interessiert, was andere Menschen von ihm denken. John Pierpont Morgan ist ebenfalls New Yorker und macht sein Vermögen wie Vanderbilt in der New Economy des 19. Jahrhunderts, dem Eisenbahngeschäft. Er finanziert die zunächst aufstrebende Industrie. Als nach und nach klar wird, dass es zu viele Strecken und Anbieter gibt, macht er sich einen Namen als Verhandler und Vermittler bei Fusionen und Übernahmen und gründet damit die erste große Investmentbank der Wirtschaftsgeschichte. Ein Unternehmen, dessen Nachfolgefirmen bis zum heutigen Tag zu den führenden der Branche gehören. Innerhalb eines Jahrzehnts werden unter seinem Einfluss aus 100 kleineren und mittleren amerikanischen Eisenbahnfirmen 6 große Konzerne. Doch diese Fusionswelle ist nur eine Fingerübung für den Bankier, dessen Firma bald als J.P. Morgan Wirtschaftsgeschichte schreibt. Pier Pontifex Maximus Jupiter. Diese Spitznamen zeigen, welche Macht hinter dem unscheinbaren Morgan steht, der unter Rheuma leidet und dessen Gesicht, vor allem seine Nase, wegen der Akne seiner Jugend entstellt ist. Ein Makel, unter dem der Bankier zeitlebens leidet und was dazu führt, dass er nur retuschierte Fotos von sich veröffentlichen lässt. Doch Morgans Aussehen behindert seinen Erfolg nicht. Seine Geschäfte drehen sich schneller, höher und immer weiter und das nach einem simplen Prinzip. Man kann kein Problem lösen, ohne es vorher auf eine simple Frage oder Formel zu reduzieren. Das Umwandeln eines vagen, unklaren Hindernisses in ein konkretes Problem ist ein grundlegendes Element auf dem Weg zu klarem Denken. Im Jahre 1892 schließt er die Firmen des Erfinders Thomas Alva Edison zu einem einzigen Unternehmen zusammen. Die Firma sitzt auf einem wahren Schatz von Erfindungen Edisons. Unter anderem besitzt sie Patente für sogenannte Glühbirnen, die elektrisches Licht in jeden Haushalt bringen. General Electric, wie der neue Konzern heißt, ist noch mehr als 110 Jahre später ein weltweit agierender Industriegigant. Für die damals unvorstellbare Summe von 480 Millionen Dollar kauft Morgan die führende Carnegie Steel und schmiedet das Unternehmen mit einigen Konkurrenten zu US Steel zusammen, dem größten Stahlkonzern der Welt. Und schließlich finanziert er den Bau des Panama-Kanals. Wenn es darum geht, Kredite zu vergeben, hat er eine einfache Philosophie. In erster Linie zählt der Charakter. Und das mehr als Geld oder Eigentum oder irgendein anderer Faktor. Um diesen Charakter zu kontrollieren, sitzen Morgan und seine Bankiers bald in den Aufsichtsräten der wichtigsten amerikanischen Unternehmen. Bei internationalen Währungs- und Finanzkrisen springen die New Yorker mit Krediten, Know-how und Vermittlungsgeschick ein. Eine Geldspritze Morgans rettet die Stadt New York vor dem Bankrott. Doch nicht alle Investments sind Erfolgsgeschichten. Ein Jahr vor seinem Tod sinkt der Luxusliner Titanic bei der Jungfernfahrt. Morgan hatte das Prestigeobjekt finanziert. Die Depressionen, unter denen er seit Jahrzehnten leidet, werden immer schwerer. Im Jahre 1913 stirbt John Pierpont Morgan als so mächtiger Finanzmagnat, dass die Regierung in Washington als Gegengewicht eine nationale Notenbank gründet. Nie wieder soll ein Privatmann so viel Einfluss auf die Finanzen der USA haben. Teddy Roosevelt, ein Cowboy als Präsident. Er ist ein wilder Mann und ein verdammter Cowboy. Als Theodore Roosevelt im Jahre 1901 Präsident der Vereinigten Staaten wird, hat er schon einen Ruf als Raubein, den seine politischen Gegner gerne ausnutzen. Roosevelt ist zu diesem Zeitpunkt mit 42 Jahren der jüngste Präsident, den die USA je hatten. Außerdem hat er größere Pläne und Träume als die meisten seiner Amtsvorgänger. Er will Amerika zu einer modernen Nation machen und ist damit erfolgreich. Innerhalb von 8 Jahren schafft er es, zum Inbegriff des Aufstiegs seines Landes zu werden. Sein Motto: Sprich sanft, aber trage einen großen Knüppel. Auf zeitgenössischen Bildern wirkt Roosevelt wie ein strenger Familienvater. Ein millimetergenauer Scheitel, ein Schnurrbart, wie er unter den Herren der Jahrhundertwende üblich ist, und zusammengekniffene Augen, die daher rühren, dass er sehr kurzsichtig ist. Außerdem leidet er unter Asthma. Diese körperlichen Schwächen bekämpft Roosevelt schon in jungen Jahren mit einem rigorosen Programm. Er nimmt Boxunterricht, wandert, lernt Reiten und Jagen. Im Jahre 1885 stirbt seine erste Frau. Der junge Abgeordnete im Parlament von New York zieht sich vorerst aus der Politik zurück und geht nach Westen. Dort, im nahezu unbesiedelten Niemandsland, wird der Aristokrat aus alter Familie ein einfacher Rancher. Er muss allerdings bald aufgeben, da eine Dürre seine Ranch ruiniert. Dennoch entsteht in dieser Zeit eine Liebe zum damals immer noch wilden Westen und seinen harten Cowboys, denen er nacheifert und mit denen zusammen er gerne Wochen in der Wildnis verbringt, um sich abzuhärten. Genauso streng führt er später die Vereinigten Staaten, und das mit großen Zielen. Es ist viel besser, große Dinge zu wagen und glorreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es dabei zu Rückschlägen kommt, als einer jener armseligen Geister zu sein, die weder viel genießen noch leiden, weil sie in jenem grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt. Siege hat Roosevelt schon einige kennengelernt. Als Polizeichef von New York bekämpft er die grassierende Korruption in der Behörde und fällt an höherer Stelle auf. Er wird Staatssekretär im Marineministerium. Als die USA im Jahr 1898 erfolgreich gegen Spanien in den Krieg um die Philippinen und Kuba ziehen, sieht Theodore Roosevelt eine günstige Gelegenheit, um noch populärer zu werden. Er gibt seinen Posten im Ministerium auf und meldet sich zum Militär. Dort gelingt ihm ein Streich, der ihn endgültig berühmt macht. Er gründet ein eigenes Bataillon, die sogenannten Rough Riders, also die wilden Reiter, für den Feldzug auf Kuba. Zwar müssen die Reiter ihre Pferde zu Hause lassen, aber die Truppe ist auch zu Fuß spektakulär. Sie besteht ausschließlich aus Cowboys und aus Gentlemen der Oberschicht. Roosevelts Rückkehr nach New York ist triumphal. Er wird noch im selben Jahr Gouverneur. Kurz darauf tritt er als Vizepräsident unter Präsident William McKinley in die Regierung ein. Als dieser beim Besuch einer Ausstellung im September 1901 von einem Anarchisten erschossen wird, rückt Roosevelt nach und zieht als Präsident ins Weiße Haus. Dort macht er schnell klar, welche Ziele er für die USA in der Weltpolitik hat. Wir sind Teil einer jungen Nation, die bereits über gigantische Kräfte verfügt, deren politische Macht aber nur eine kleine Vorschau auf die Macht bedeutet, die noch kommen wird. Wir sind Führungsmacht auf einem Kontinent. Nach Osten und nach Westen sehen wir über große Ozeane das Leben in der größeren Welt. Daran werden wir bald, ob wir wollen oder nicht, einen größeren Anteil nehmen müssen. Gleichzeitig kämpft er um die Gunst der Bevölkerung und setzt eine Entwicklung in Bewegung, die seither alle amerikanischen Politiker begleitet. Er vermarktet sein Privatleben und seine Person, um sich als möglichst sympathisch zu präsentieren. Sein Erfolgsrezept ist die Popularität, die er mit einfachen Reden und seinem Image als Draufgänger und Macher festigt. Der erfolgreichste Politiker ist der, der möglichst oft und möglichst laut sagt, was jedermann denkt. Bald firmiert er unter dem Spitznamen Teddy und verewigt sich in der Spielzeugindustrie. Bei einem Jagdabenteuer läuft ihm ein kleiner Bär vor die Flinte. Der Instinktpolitiker Roosevelt verschont den putzigen Bären und sorgt dafür, dass die rührende Geschichte bekannt wird. Bald benennen die ersten Hersteller Spielzeugbären nach ihm. Der Teddybär ist geboren. Doch neben diesem Image des freundlichen Cowboys mit Herz existiert noch ein anderer Roosevelt, der etwa über die Eingeborenen seines eigenen Landes mit offener Verachtung spricht. Ich gehe zwar nicht so weit zu glauben, dass nur ein toter Indianer ein guter Indianer ist, aber in 9 von 10 Fällen dürfte dies zutreffen. Und auch beim 10. sollte man nicht so genau hinschauen. Der übelste Cowboy hat mehr moralische Prinzipien als der durchschnittliche Indianer. In der Außenpolitik lässt er ebenso die Muskeln spielen. Um seinen Anspruch auf den Status einer Weltmacht zu demonstrieren, lässt er in rasendem Tempo Kriegsschiffe bauen und Teile der amerikanischen Flotte rund um die Welt fahren. Dabei geht es in erster Linie darum, die eigene Macht zur Schau zu stellen und im Konzert der damaligen Großmächte England, Frankreich und Deutschland mitzuspielen. Erobern will er nicht, mit einer Ausnahme. Roosevelt setzt alles daran, dass die USA in Panama Land erhalten, um einen Kanal zwischen Atlantik und Pazifik bauen und verwalten zu können. Außerdem erhebt er den Anspruch, in den Ländern der Karibik im Notfall militärisch einzugreifen. Sozusagen als übergeordnete Polizeimacht. Und er trifft eine Entscheidung, die noch rund 100 Jahre später, nach den Anschlägen des 11. September, weitgehende Folgen hat. Von der kubanischen Regierung erzwingt er, dass die USA im Osten des Landes einen Militärstützpunkt in Guantanamo einrichten dürfen, der bis heute besteht. Dort lässt sein Nachfolger George W. Bush nach dem Einmarsch in Afghanistan Terrorismusverdächtige inhaftieren, die dort strenger verhört werden können als auf US-Boden. Im Jahre 1909 stellt Roosevelt sich nicht mehr zur Wiederwahl, sondern reist durch Europa. Dort trifft er unter anderem den deutschen Kaiser Wilhelm II. Und in Wien begrüßt ihn Kaiser Franz Josef mit den Worten: Ich stelle den letzten Vertreter eines alten Systems dar. Sie dagegen sind die neue Zeit, die Bewegung der Gegenwart und der Zukunft. Danach sucht Teddy Roosevelt wieder das Abenteuer in der freien Natur. Er bricht zu Jagdsafaris in Afrika auf und beteiligt sich an einer Expedition im brasilianischen Amazonas-Urwald. Dort beginnt das Ende seiner Karriere. Er erkrankt an Malaria und eine schwere Beinverletzung zwingt ihn auf das Krankenbett. Diese Verletzung hat Folgen. Wieder in der Heimat überlebt er nur um Haaresbreite eine rettende Operation. Als sein Sohn Quentin im Ersten Weltkrieg fällt, ist Teddy Roosevelt ein gebrochener, gesundheitlich schwer angegriffener Mann. Die Republikaner hoffen zwar, dass er noch einmal für sie in den Wahlkampf zieht, doch daran ist nicht mehr zu denken. Am 6. Januar 1919 stirbt er im Alter von 60 Jahren auf seinem Landsitz bei New York. Der Erste Weltkrieg. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind die USA eine zufriedene Nation. Washington hat sich durch wiederholtes Eingreifen in Lateinamerika den Status als regionale Großmacht gesichert. Seit Präsident Monroe im Jahre 1823 verkündet hat, keinerlei Einmischung europäischer Mächte in Lateinamerika hinzunehmen, sind 90 Jahre vergangen, in denen die USA immer wieder militärisch dafür gesorgt haben, dass die kleinen Länder der Region nach ihrer Pfeife tanzen. Die Nation hat keinen Nachbarn, der militärisch gefährlich werden könnte. Die Indianerkriege sind beendet, der Bürgerkrieg ist längst Geschichte. Die Armee ist abgerüstet, das Land hat nahezu keine Streitkräfte mehr. In Europa dagegen ziehen im Sommer 1914 gewaltige, hochgerüstete Millionenheere in einen Krieg, wie ihn die Welt noch nicht erlitten hat. Auf der einen Seite stehen Deutschland und Österreich-Ungarn, auf der anderen Seite England, Frankreich und das zaristische Russland. Amerikas Präsident Woodrow Wilson will sich aus diesem Krieg heraushalten. Er ist ein belesener, philosophischer, idealistischer und vor allem friedliebender Mensch mit humanistischen Idealen. Wir sind nicht hier nur, um Geld zu verdienen. Wir sind hier, um der ganzen Welt zu ermöglichen, mit einer Vielzahl von Möglichkeiten und einer Vision zu leben, in der es einen Geist der Hoffnung und des Schaffens gibt. Wir sind hier, um die Welt zu bereichern. Wer diesen Auftrag vergisst, der macht sein Leben ärmer. Wilson sieht keinen Grund dafür, amerikanische Menschenleben auf den Schlachtfeldern Europas zu opfern. Allerdings ist die öffentliche Meinung mehr und mehr für ein militärisches Engagement. Immer wieder versenken deutsche U-Boote amerikanische Schiffe, die Waffen, Kohle und Nahrungsmittel nach England bringen. Aus England und Frankreich schwappt Propaganda in die USA, die den deutschen Kaiser, seine Generäle und Soldaten als blutrünstige Hunnen zeigt. Doch Wilson hält dagegen. Keine Nation hat das Recht, über eine andere zu Gericht zu sitzen. Die offizielle Neutralität hält 3 Jahre. Doch als Deutschland Mexiko auffordert, in den Krieg einzutreten und dafür Kalifornien, Arizona und Texas als Beute verspricht, läuft das Fass über. Die amerikanische Volksseele kocht. Die Presse fordert Präsident Wilson auf, endlich das Heft in die Hand zu nehmen und Deutschland den Krieg zu erklären. Im Frühjahr 1917 ist es soweit. Im Kongress wirbt er dafür, auf der Seite Englands, Frankreichs und Russlands zu kämpfen und das deutsche Kaiserreich in die Knie zu zwingen. Der Staatsmann Wilson denkt dabei auch schon an die Zeit nach dem Krieg. Wir müssen die Welt sicher machen für die Demokratie. In Berlin nimmt man den amerikanischen Kriegseintritt zunächst nicht besonders ernst. Die bescheidene Militärmacht der USA wirkt nicht besonders bedrohlich. Außerdem liegt der Atlantik zwischen Nordamerika und dem Schlachtfeld Europa. Die Deutschen sind der festen Überzeugung, mit ihrer Flotte dafür sorgen zu können, dass die amerikanischen Truppen überhaupt nicht eingreifen können. Der Marinestaatssekretär Eduard von Kapelle gibt sich zuversichtlich. Die Amerikaner werden nicht ankommen, weil unsere U-Boote sie versenken werden. Amerika bedeutet also militärisch Null und nochmal Null und auch zum dritten Male Null. Die deutsche Militärführung sollte sich täuschen. Denn Washington baut spezielle Schiffe zur U-Boot-Jagd und rüstet in einem Tempo auf, das die Zeitgenossen überrascht. Als stärkste Wirtschaftsnation der Erde hat das Land die Möglichkeit, in kürzester Zeit riesige Mengen an Waffen zu produzieren. Und die Bevölkerung ist so groß, dass die Armee in einer atemberaubenden Geschwindigkeit zu einer gewaltigen Militärmaschine heranwächst. Binnen kürzester Zeit werden 24 Millionen Amerikaner gemustert. Noch im Jahr 1917 beruft das Kriegsministerium fast 3 Millionen Soldaten ein. 55 Divisionen werden aufgestellt. Und entgegen den Versprechungen der deutschen Militärs treten sie bald auf den Schlachtfeldern Europas an, in einem Krieg, den die Menschen zunächst den Großen Krieg, dann den Weltkrieg nennen. Die amerikanischen Soldaten sind zunächst hochmotiviert. Allein schon wegen ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit glauben sie, den Krieg schnell entscheiden zu können. Außerdem sind sie, anders als ihre Verbündeten, noch nicht von jahrelangen Gefechten in den Schützengräben zermürbt. Wenn benachbarte französische Einheiten bereit sind aufzugeben, drängen die Amerikaner nach. Ein junger Hauptmann der Marines schreibt in seinen Erinnerungen: Ich rief den Franzosen zu: Rückzug? Zur Hölle mit euch, wir sind gerade erst eingetroffen. Nach einer Reihe von schnellen Erfolgen stoßen die Amerikaner auf zähen Widerstand. Plötzlich finden auch sie sich in Schützengräben wieder. Schlachten werden um ein paar Meter Geländegewinn ausgetragen. Die deutschen Soldaten, die sie Jerrys nennen, machen ihnen mit ihrem verbissenen Einsatz das Leben zur Hölle. Tagebücher von der Front schildern das grauenhafte Schlachten. Niemand konnte ein Trommelfeuer länger als 3 Stunden aushalten, ohne völlig zu ermatten und abzustumpfen. Wenn der Jerry 3 Stunden auf dir herumhämmert, dann kann er alles mit dir machen, wenn er rüberkommt. Es wirkt wie eine Narkose. Doch die Übermacht der Alliierten ist am Ende nicht aufzuhalten. Schon mehrmals während des Krieges hat Präsident Woodrow Wilson den Deutschen ein Friedensangebot gemacht. Kernpunkt ist ein 14-Punkte-Plan, der unter anderem einen Völkerbund vorsieht, ein internationales Gremium, in dem die Staaten friedlich und demokratisch ihre Konflikte untereinander klären können. Für die amerikanische Außenpolitik ist das ein gewaltiger Schritt. Während sich Washington bisher auf Lateinamerika und die Karibik konzentrierte, erhebt das Weiße Haus jetzt erstmals Anspruch darauf, die Weltpolitik mitzubestimmen. Der Geist, der hinter den 14 Punkten steht, ist dagegen ein alter. Schon George Washington, der erste Präsident der USA, glaubte, das Land müsse der Welt ein Vorbild sein und Gutes verbreiten. Die USA sind dazu bestimmt, Heimstatt für menschliche Größe und menschliches Glück zu sein. Das Ergebnis muss eine Nation sein, die einen guten und einen verbessernden Einfluss auf die gesamte Menschheit ausübt. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hat Wilson plötzlich auch die Entschlossenheit und die Mittel, diesen Einfluss auszuüben. Immerhin haben amerikanische Soldaten und amerikanische Fabriken den Krieg entschieden. Den Politikern in Washington ist klar geworden, über welche Macht sie auf dem Globus verfügen. Von jetzt an reden die USA bei internationalen Problemen ein gewichtiges Wort mit. Im Herbst des Jahres 1918 kapituliert das Deutsche Reich schließlich und nimmt die Bedingungen Wilsons an. Nach dem Krieg bricht in den Vereinigten Staaten eine Zeit der Blüte an. Die Wirtschaft, die im Krieg modernisiert wurde, zieht endgültig an den Konkurrenten in Europa vorbei. Schwarzer Freitag, der große Börsencrash. Der Schwarze Freitag, der Anfang des größten Börsencrashs in der amerikanischen Geschichte, beginnt an einem Donnerstag. Es ist der 24. Oktober des Jahres 1929, ein ganz normaler Herbsttag in New York. Wie an jedem Morgen sind die Büros an der Wall Street schon in den frühen Stunden belebt. Die Händler erwarten weitere Kursgewinne. Schon seit Jahren kennt die amerikanische Börse nur eine Richtung, nach oben. Allein von Juli bis September steigt der Dow Jones, der wichtigste Börsenindex der Welt, um mehr als ein Drittel. Den amerikanischen Unternehmen geht es gut. Firmen wie Coca-Cola, Ford, General Motors oder Boeing steigen in dieser Zeit zu Konzernen auf und hängen ihre Konkurrenten aus England, Frankreich und Deutschland auf den Weltmärkten endgültig ab. Coca-Cola wirbt mit einem Weihnachtsmann in den Konzernfarben. Auch deshalb hat der Nikolaus weltweit einen weißen Bart und einen roten Mantel. Den Amerikanern geht es gut, vor allem denen, die an der Börse spekuliert haben. Viele sind reich geworden in dieser Zeit, noch mehr haben sich verschuldet, um mit geliehenen Aktien vom Boom zu profitieren. Noch im Sommer hat der berühmte Wirtschaftswissenschaftler Irvin Fisher, ein Finanzguru, auf den die Anleger hören, erklärt: Die Aktien haben, wie es derzeit aussieht, ein dauerhaft hohes Niveau erreicht. Fischer sollte sich täuschen und sein Vermögen verlieren und mit ihm nahezu die gesamte Elite der Wall Street. Noch heute, rund 70 Jahre später, streiten sich die Wirtschaftswissenschaftler, wie es in den letzten Oktobertagen des Jahres 1929 zum großen Crash kommen konnte. Nur eines ist klar: Buchstäblich von einer Minute auf die andere gibt es wesentlich mehr Verkäufer als Käufer im Markt. Die Kurse stürzen ins Bodenlose. In den ersten Handelsminuten des 24. Oktober verläuft das Geschäft an der Börse noch wie gewohnt. Die Kurse ziehen etwas an. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, gibt es so gut wie keine Kauforders mehr bei den Händlern. Plötzlich wollen alle nur noch verkaufen und das um nahezu jeden Preis. Die Kursticker kommen nicht mehr hinterher. Jeder Kurs, den sie anzeigen, ist schon wieder veraltet. So schnell geht es abwärts. Allein an diesem Vormittag lösen sich 14 Milliarden Dollar in Luft auf. Der Dow Jones fällt um 20%. Schnell verbreiten sich Gerüchte über einen Zusammenbruch des Aktienmarkts über die ganzen USA. Die Filialen von Banken und Anlagefirmen werden von großen Menschenmengen regelrecht belagert. Um die Mittagszeit treffen sich die wichtigsten Bankiers der Stadt in einem Büro des Investmenthauses J.P. Morgan. Kurz darauf tritt Morgan-Chef Thomas Lamont vor die Presse. Mit ernster Miene diktiert er den nervösen Reportern beschwichtigende Worte in die Notizblöcke. Es gab einen etwas unglücklichen Verlauf an der Börse. Es gibt dafür aber keinen wesentlichen Grund. Eher sind technische Bedingungen die Ursache. Die Lage wird sich aber möglicherweise bald zum Besseren wenden. Die großen Banken kaufen ab dem Nachmittag demonstrativ und im großen Stil Aktien, um ihr Vertrauen in den Markt zu zeigen und für Ruhe zu sorgen. Prompt klettern die Preise wieder etwas nach oben, auch am folgenden Tag, der etwas unverdient als Schwarzer Freitag in die Geschichte eingeht, und am Samstag halten sich die Kurse. Die New York Times schreibt: Man kann sich sicher fühlen in dem Gedanken, dass die mächtigsten Banken des Landes bereitstanden, um eine Wiederkehr der Panik zu verhindern. An diesem Wochenende äußern sich Vertreter vieler Banken und Universitäten zuversichtlich, um die aufgeheizten Gemüter zu beruhigen. Der Präsident einer großen Bank aus dem zweiten Finanzzentrum Chicago beschwichtigt: Es gibt überhaupt nichts in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, was irgendeine Form von Nervosität begründen würde. Für den Montag buchen die Wertpapierfirmen Anzeigen in den wichtigsten Zeitungen, um nach dem vermeintlichen Ende des Kursrutsches wieder Anleger zum Einstieg zu motivieren. Für diejenigen unter den Lesern, die diesem Rat folgen, beginnt die eigentliche Katastrophe erst noch. Am Montag und am Dienstag stürzen die Kurse noch viel stärker als bisher ab. Aktien, die kurz zuvor noch für mehr als 40 Dollar gehandelt wurden, finden mit Glück noch ein paar Käufer, die zu einem Dollar zuschlagen. Innerhalb weniger Tage sind die Kursgewinne der gesamten Börse aus dem vergangenen Jahr aufgezehrt. Ein paar Versuche der Banken, den Markt durch gezielte Käufe zu retten, scheitern. Immer schneller dreht sich die Abwärtsspirale. Selbst die Vermögen von Börsenprofis schwinden dahin. An der Wall Street bieten bankrotte Makler ihre Autos für ein paar Dollar an, um überhaupt noch an Bargeld zu kommen. Mit einem Mal sind die goldenen 20er Jahre vorbei. Rund um den Globus folgen die Aktienmärkte der wichtigsten Börse auf ihrer Talfahrt. Der Dow Jones ist eine Art Leitwolf für alle anderen Börsen, denn die Wall Street ist schon damals das Finanzzentrum der Welt. Der Börsencrash setzt sich wie ein Erdbeben an den Märkten rund um den Globus fort und stürzt die Weltwirtschaft in ein Tal. In den wichtigsten Volkswirtschaften der Erde werden Millionen von Menschen arbeitslos. Die Kurse an der Wall Street fallen weiter. Bis zum Jahre 1933 verliert der Dow Jones fast 90%. Es dauert Jahrzehnte, bis das Börsenbarometer wieder sein altes Niveau erreicht. Für die USA brechen harte Zeiten an. Präsident Herbert Hoover und sein Nachfolger Franklin D. Roosevelt greifen zu staatlichen Beschäftigungsprogrammen, um das Millionenheer der Arbeitslosen zu verkleinern. Auch das ist ein Beispiel, das andere Länder nachahmen. Erst in den 40er Jahren kommt die Konjunktur wieder in Schwung. Der Zweite Weltkrieg sorgt dafür, dass die Industrie wieder zu boomen beginnt. Der Zweite Weltkrieg. Der 7. Dezember 1941 beginnt für August Van Gamperleer wie jeder Tag in den Wochen zuvor. Der junge Marinesoldat ist Techniker auf der US Oklahoma, einem der neuesten Schiffe der amerikanischen Flotte. Van Gamperleer ist in den Augen seiner Freunde zu Hause ein Glückspilz. Während in der Heimat schon Schnee liegt, steht den Matrosen der Oklahoma ein sonniges Weihnachtsfest bevor. Das Schiff liegt in Pearl Harbor auf Hawaii vor Anker, dem wichtigsten Hafen der Pazifikflotte. Wie an jedem Morgen geht Van Gamperleer unter die Dusche. Im Bauch des riesigen Kriegsschiffes ist es heiß. Der Matrose will sich erfrischen und den Schweiß abduschen. Doch plötzlich hört er dumpfe Schläge. Der Boden unter seinen Füßen beginnt zu schwanken. Schnell schlüpft er in seine Uniform und läuft auf das Deck. Ich blickte nach oben und als ich die japanischen Maschinen in Formation über uns hinwegfliegen sah, wusste ich, dass wir angegriffen wurden. Ich sah das Schlachtschiff Arizona explodieren. Es war, als hätte jemand ein Streichholz angezündet. Ich sah einen Feuerball und dann war das Schiff verschwunden. Für die Vereinigten Staaten beginnt an diesem 7. Dezember 1941 der Zweite Weltkrieg. Eine japanische Flotte von Flugzeugträgern hat sich langsam und heimlich in die Nähe von Hawaii geschlichen. Am frühen Morgen greifen Hunderte von Bombern, Jägern und Torpedofliegern die völlig überraschte amerikanische Pazifikflotte an. Die Verluste sind verheerend. 19 Schiffe werden zerstört oder schwer beschädigt, darunter 8 große Schlachtschiffe. Tausende von Amerikanern sterben. Als der 19-jährige Matrose Roger Wilsey vom Deck des Zerstörers Whitney über das Hafenbecken blickt, bietet sich ihm ein Bild der Verwüstung. Es war ein schrecklicher Anblick. Überall war Rauch und Feuer und wir mussten hilflos zusehen, wie unsere Schiffe sanken. Zum Glück hatte mein Schiff so gut wie überhaupt nichts abbekommen. Die USA werden von dem Angriff völlig überrascht. Sie haben in den Jahren zuvor den Zweiten Weltkrieg eher aus der Perspektive eines Beobachters begleitet. Zwar liefern sie Waffen und Treibstoff nach England, doch militärisch haben sie sich bisher nicht eingemischt. Doch der Angriff der Japaner, die zu diesem Zeitpunkt schon große Teile Asiens erobert haben, sorgt binnen weniger Stunden für einen Stimmungsumschwung. Am 8. Dezember 1941, einen Tag nach dem Überfall, gibt ein empörter Präsident Franklin D. Roosevelt vor dem Kongress in Washington eine Regierungserklärung ab. Yesterday, December 7, 1941, gestern, am 7. Dezember 1941, einem Datum, das in Schande weiterleben wird, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika ohne Vorwarnung und in voller Absicht von Luft- und Seestreitkräften des Japanischen Reiches angegriffen. The United States was at peace with that nation. And die Vereinigten Staaten waren im Frieden und verhandelten auf Wunsch Japans mit dessen Regierung und Kaiser, um den Frieden im Pazifik zu erhalten. Ich glaube, dass ich im Namen des Kongresses und unseres Volkes spreche, wenn ich sage, dass wir uns nicht nur bis zum Äußersten verteidigen werden. Wir werden sicherstellen, dass ein solcher Verrat uns nie wieder gefährlich werden kann. Mit Vertrauen in unsere Streitkräfte und mit der unglaublichen Entschlossenheit unseres Volkes werden wir den unausweichlichen Sieg erringen. So wahr mir Gott helfe. Ich bitte nun, den Kongress zu erklären, dass die Vereinigten Staaten sich seit dem unprovozierten und heimtückischen Angriff am Sonntag, dem 7. Dezember 1941, mit dem japanischen Kaiserreich im Kriegszustand befinden. Has existed between the United States and the Japanese Empire. Die Entscheidung fällt schnell. Die USA ziehen gegen Japan und das mit ihm verbündete Deutschland in den Krieg. Damit kommt auf Roosevelt die zweite große Bewährungsprobe seiner Amtszeit zu, nach der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. Er ist ein entfernter Verwandter des früheren Präsidenten Theodore Roosevelt und stammt aus einer vermögenden Familie. Seit einer Kinderlähmung ist er an den Rollstuhl gefesselt. Biografen vermuten, dass diese Behinderung seinen eisernen Willen noch mehr anspornt. Nach dem Studium in Harvard und einer kurzen Karriere als Rechtsanwalt wechselt er in die Politik. Als Gouverneur von New York nimmt er schließlich am Präsidentschaftswahlkampf teil und zieht 1933 ins Weiße Haus ein. In seiner Antrittsrede stellt er der Weltöffentlichkeit auch gleich sein persönliches Motto vor. Das Einzige, was wir wirklich fürchten müssen, ist die Furcht selbst. Den namenlosen, unbedachten, sinnlosen Schrecken, der notwendige Schritte verhindert, die wir bräuchten, um eine Krise zu ihrem Vorteil zu verwandeln. Immer wieder warnt der Präsident in seinen ersten Amtsjahren vor drohenden Gefahren. Die Nationalsozialisten in Deutschland lehnt er ebenso ab wie die Feldzüge der japanischen Armeen in Asien. Immer wieder warnt er davor, dass es zu einem Krieg kommen könnte, in den auch die USA verwickelt würden. Deswegen müsse das Land vorbeugen. Wenn man sieht, wie sich eine Klapperschlange auf den Angriff vorbereitet, dann wartet man nicht ab, bis man gebissen wird, sondern man zertritt sie. Im Dezember 1941 ist es soweit. Nach dem Angriff Japans auf Pearl Harbor vergrößert Roosevelt die Streitkräfte und stellt die Industrie auf Kriegswirtschaft um. Bald rollen aus den amerikanischen Fabriken und Werften mehr Panzer, Flugzeuge und Schiffe als im Rest der Welt zusammengenommen. Washington konzentriert sich zuerst auf den Gegner Deutschland. Es unterstützt England und die Sowjetunion mit Waffen. Diese werden in riesigen Geleitzügen verschifft, deren Besatzungen in ständiger Angst vor deutschen U-Booten leben. Und wie bereits im Ersten Weltkrieg bringt der amerikanische Kriegseintritt die Entscheidung. Nach und nach müssen sich die deutschen Truppen angesichts der gewaltigen Übermacht zurückziehen. Die Invasionen der von den USA geführten Alliierten in Italien und in der französischen Normandie sind der Anfang vom Ende. Vor allem die Landung in der Normandie, das bis dahin größte militärische Unternehmen der Geschichte, zeigt der deutschen Führung, dass die Niederlage unausweichlich ist. Am 6. Juni 1944, dem Tag, an dem die amerikanischen Truppen sich auf die Landung im besetzten Frankreich vorbereiten, erklärt ihnen ihr Oberbefehlshaber, der amerikanische General Dwight Eisenhower, noch einmal die Kriegsziele. Soldiers, sailors and airmen. Soldaten, Seeleute und Flieger der alliierten Streitkräfte. Die Augen der gesamten Welt ruhen auf euch. Die Hoffnungen und Gebete der freiheitsliebenden Menschen marschieren mit euch. In der Gemeinschaft mit unseren tapferen Alliierten und unseren Kameraden an anderen Fronten seid ihr dabei, die Kriegsmaschinerie der Deutschen zu zerschmettern, die Tyrannei der Nazis über die unterdrückten Völker Europas zu zerstören und Sicherheit für uns selbst in einer freien Welt zu schaffen. Die freien Menschen dieser Erde marschieren gemeinsam zum Sieg. Ich habe volles Vertrauen in euren Mut, euer Pflichtgefühl und eure Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld. Wir werden nichts anderes als einen vollkommenen Sieg akzeptieren. Viel Glück und lasst uns alle um Gottes Segen für dieses große und edle Unternehmen beten. Im Mai 1945 kapituliert das Deutsche Reich. Doch der blutigere Krieg für die USA findet im Pazifik statt. Dort hat Japan ein riesiges Reich erobert, von Korea im Norden bis nach Papua-Neuguinea im Süden. In Tokio ist man zuversichtlich, dass die USA nicht die Ausdauer haben, in 10 nervenaufreibenden Schlachten Insel für Insel zu erobern. Doch Japan unterschätzt seinen Gegner. Es ist fatal, einen Krieg anzufangen, wenn man nicht den Willen hat, ihn auch zu gewinnen. Unter dem Kommando von Douglas MacArthur kämpfen sich die US-Truppen und ihre Verbündeten vom Südpazifik aus immer weiter nach Norden vor. Im August 1945, der Krieg in Europa ist beendet, stehen die amerikanischen Soldaten auf Okinawa, der letzten Insel vor dem japanischen Festland. Der Generalstab ist zerstritten. Auf der einen Seite fordern einige Generäle eine weitere blutige Invasion. Auf der anderen Seite haben die Militärs eine neue Waffe im Arsenal. Eine Bombe, die auf Nukleartechnik basiert und alles in den Schatten stellt, was bisher an Zerstörungskraft bekannt ist. Diese Atombomben werden auf 2 japanische Großstädte abgeworfen. Hiroshima und Nagasaki werden innerhalb weniger Sekunden zu Trümmerfeldern. Japan kapituliert. Das atomare Zeitalter und das Wettrüsten haben begonnen. Der Physiker Albert Einstein blickt in eine düstere Zukunft. Ich weiß nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgefochten wird. Aber ich bin mir sicher, im Vierten Weltkrieg werden wir wieder mit Stöcken und Steinen aufeinander losgehen. Die USA sind nun eine von 2 Supermächten. Nur die kommunistische Sowjetunion kann Washington noch militärisch das Wasser reichen. Im Gefolge der amerikanischen Soldaten ziehen Produkte Made in USA um die Welt. Bald ist Coca-Cola die bekannteste Marke des Globus. Nach und nach bestimmen Hollywood und New York, welche Filme und welche Musik gehört wird. Amerika sonnt sich in seinem Erfolg und glaubt erneut daran, Gottes eigenes Land zu sein. Dieses Selbstvertrauen hält 5 Jahre an, bis ein Krieg in Korea beginnt, einem kleinen asiatischen Land, von dem die meisten US-Bürger noch nicht einmal wissen, wo es liegt. Ost gegen West. Der Einsatz in Korea. In Washington erklärte Präsident Truman, wir griffen ein, um den Frieden der Welt zu erhalten. I was always hoping that we'll finally arrive at the peace in the world which we anticipated when we created the United Nations. That's the only reason for the action. Knapp 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stehen die USA schon wieder im Kampf. Im Sommer 1950 rücken im geteilten Korea die Soldaten des kommunistischen Nordens in den Süden vor, der mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeitet. Die jungen Vereinten Nationen beschließen, dem Süden mit einer eigenen Armee zur Hilfe zu kommen. Das erste Gefecht des Kalten Krieges beginnt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Welt durch einen eisernen Vorhang geteilt. Auf der einen Seite stehen die westlichen Demokratien rund um die Vereinigten Staaten, auf der anderen Seite die sozialistischen Länder, allen voran die Sowjetunion und China. Im Westen fürchtet man vor allem den Willen des sowjetischen Staatschefs Josef Stalin, seinen Machtbereich notfalls auch militärisch auszudehnen. Zwar ist der offizielle, heiße Krieg vorüber, doch stattdessen tobt ein kalter Krieg zwischen den beiden Machtblöcken. Die Menschen leben in der ständigen Angst davor, dass es irgendwann zu einer blutigen militärischen Auseinandersetzung zwischen den Atommächten USA und Sowjetunion kommt. Auch Präsident Harry Truman spürt diese Furcht. I suppose that history will remember. Ich nehme an, die Geschichte wird sich an meine Amtszeit erinnern, als die Jahre, in denen der Schatten des Kalten Krieges über unser Leben fiel. Ich hatte kaum einen Tag, der nicht von diesem alles überwältigenden Kampf bestimmt wurde. Diesem Konflikt zwischen denen, die die Freiheit lieben, und denen, die die Menschheit zurück in die Sklaverei und Dunkelheit führen wollen. Und im Hintergrund drohte immer die Atombombe. Auch im Krieg um Korea kommt bald das Thema Atomwaffen auf die Tagesordnung. Amerikaner und Südkoreaner unter dem Befehl des Kriegshelden Douglas MacArthur können die nordkoreanische Armee zunächst aufhalten. Alles sieht danach aus, als würden sie das Land von Süden her aufrollen und damit zwangsläufig wiedervereinigen. Doch damit hätte das kommunistische China einen westlich orientierten Nachbarn mit einer starken US-Präsenz an seinen Grenzen. Das will Chinas Staatschef Mao auf keinen Fall. Deshalb greift er im Herbst des Jahres 1950 in die Kämpfe ein. Chinesische Truppen dringen tief nach Südkorea ein. Die amerikanischen Soldaten sind zunächst überfordert, denn das bevölkerungsreiche China setzt militärisch auf sogenannte menschliche Wellen. Riesige Truppenverbände rücken schneller vor, als die amerikanischen Soldaten feuern können, ohne Rücksicht auf Verluste. Ein verzweifelter Douglas MacArthur fordert den Einsatz von Atombomben, um die Chinesen aufzuhalten. Präsident Truman, der kurz vor dem Ende seiner Amtszeit steht, weigert sich, denn er weiß, dass er damit den Dritten Weltkrieg auslösen würde. Auch sein Nachfolger, der frühere General Eisenhower, verzichtet auf den Einsatz der Atombombe. In zähen Gefechten in einem eiskalten koreanischen Winter werden auch die Chinesen schließlich zurückgedrängt. Am Ende liegen sich beide Seiten genau da gegenüber, wo sie schon vor dem Beginn des Konflikts waren, am 38. Breitengrad, der Trennlinie zwischen Nord- und Südkorea. Nachdem die Gegner einsehen, dass ein weiterer Kampf aussichtslos ist, kann Dwight Eisenhower im Juli 1953 das Ende des Krieges verkünden. Meine Mitbürger, heute Nacht begrüßen wir mit unseren Dankesgebeten die offizielle Nachricht vom Waffenstillstand, der vor ungefähr einer Stunde in Korea unterzeichnet wurde. Dieser wird dafür sorgen, dass die Kämpfe zwischen den Kräften der Vereinten Nationen und den kommunistischen Armeen schnell beendet werden. Unsere Nation bezahlt die Zurückschlagung der Aggressoren sehr teuer. Für Tausende von Familien sind die Verluste noch höher. Sie bezahlen mit Tragödien. Deshalb denken wir mit Trauer und mit ernster Dankbarkeit an all unsere Soldaten, die ihr Leben in einem fernen Land gaben und die bewiesen haben, dass nur Mut und Opfer den Frieden auf unserer Welt sichern können. Can keep freedom alive upon the earth. Mit dem Ende des Krieges in Korea ist die Teilung der Welt in Ost und West noch einmal zementiert. Beide Seiten haben gezeigt, dass sie bereit sind, auch in abgelegenen Regionen der Erde mit aller Härte um ihren Einfluss zu kämpfen. Dieser Wille reißt die USA bei ihrem nächsten Engagement nahezu in den Abgrund. Das Trauma Vietnam. November 1965, Tal des Yadrang, zentrales Hochland Südvietnam. Seit Tagen kämpfen 450 amerikanische Soldaten rund um eine kleine Lichtung um ihr Leben. Das 1. Bataillon der 7. Kavallerie kämpft in der ersten großen Schlacht des Vietnamkriegs gegen einen zahlenmäßig hochüberlegenen Feind. Die Angehörigen der modernen Kavallerie sind aber nicht zu Pferd in die Schlacht gezogen. Ihr Transportmittel und ihre Nabelschnur zum Hauptquartier ist der Helikopter. Eine neue Waffe, die in Vietnam erstmals in großer Zahl eingesetzt wird. Diese neue Strategie führt nach einem viertägigen Gemetzel zum Sieg der Amerikaner. Eigentlich sollten die amerikanischen Soldaten überhaupt nicht in Vietnam sein. Denn schon zwei Präsidenten haben zumindest öffentlich versucht, ein US-Engagement im Bürgerkrieg zwischen dem Süden und dem kommunistischen Norden Vietnams zu vermeiden. Wir werden keine amerikanischen Jungs hinschicken, um das zu tun, was eigentlich die asiatischen Jungs selbst erledigen sollten. Präsident Lyndon B. Johnson gibt sich noch im Jahre 1964 sicher, dass es in Vietnam kein groß angelegtes Engagement geben wird. Das ist schon damals ein Selbstbetrug. Seit den späten 50er Jahren verstärken die USA ihre Präsenz im Land. Tausende von sogenannten Militärberatern sind in Vietnam, um die Armee des Südens zu trainieren oder in Gefechten zu unterstützen. Und es werden von Jahr zu Jahr mehr. Ein Ende ist nicht abzusehen. In Washington sieht man diese Spirale durchaus kritisch. Einen Tag bevor Präsident John F. Kennedy ermordet wird, befiehlt er im November 1963 einem Berater: Ich möchte, dass Sie eine umfassende Untersuchung über alle Optionen organisieren, die wir in Vietnam haben, inklusive der Frage, wie wir da wieder rauskommen. Wir müssen die Angelegenheit von vorne bis hinten noch einmal neu durchdenken. Zuvor hat Kennedy allerdings einen ständig wachsenden Strom von Piloten und Spezialeinheiten nach Südostasien geschickt. Denn auch er war ein Anhänger der damals gängigen Dominosteintheorie. Sie besagt, dass die kleinen Länder der Region eines nach dem anderen vom Kommunismus erobert werden, sollte das erste Land fallen. Es sei Aufgabe der Weltmacht USA sozusagen als Polizist, eine solche Entwicklung zu verhindern. Deswegen zeigen die USA und insbesondere Kennedy Flagge. In Lateinamerika, in Südostasien und in Westdeutschland. Bei einem Staatsbesuch im geteilten Berlin erklärt der Präsident den Berlinern die Solidarität aller freien Menschen. All free men. Alle freien Menschen, wo auch immer sie leben mögen, sind Bürger Berlins. Und deshalb sage ich als freier Mann mit Stolz diese Worte: I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Der jungenhafte Kennedy hat schon zwei außenpolitische Abenteuer überstanden. In der kubanischen Schweinebucht scheitert eine von der CIA organisierte Invasion, die den sozialistischen Staatschef Fidel Castro stürzen soll. Und in der Kuba-Krise behält er die Nerven, als die Sowjetunion Atomraketen auf der karibischen Insel stationieren will, nur wenige Meilen von Miami entfernt. In der nervenaufreibenden Konfrontation gerät die Welt in die Nähe eines Atomkriegs. Aber schließlich gibt Moskau auf und zieht die Raketen zurück. Dieses Beharren führt Kennedys Nachfolger in Vietnam ins Desaster, denn die GIs treffen auf einen entschlosseneren Gegner. Die Amerikaner sind uns weit überlegen, zumindest an Waffen. Aber sie werden dennoch verlieren, denn es sind mehr Vietnamesen als Amerikaner bereit, durchzuhalten und für Vietnam zu sterben. Musik Schon früh erkennen die nordvietnamesischen Politiker die Schwäche der USA. Seit die Vietnamesen im Jahre 1954 die französische Armee geschlagen haben und unabhängig, aber geteilt sind, tobt in den Reisfeldern, den Bergen und den Städten ein blutiger Kleinkrieg. Guerilla-Einheiten, der sogenannte Vietcong und die reguläre Armee des Nordens machen dem korrupten Regime des Südens zu schaffen. In der amerikanischen Öffentlichkeit will kaum jemand in diesem Durcheinander Tausende von eigenen Soldaten opfern. Doch eine Reihe von Terroranschlägen gegen US-Einrichtungen lässt die Situation ausufern. Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson denkt um und schickt Soldaten. Ich werde nicht zulassen, dass Vietnam denselben Weg geht wie China. Bei Gott, ich wünsche, dass sie sich zusammenreißen, in diese Dschungel hinausgehen und die Kommunisten das Fürchten lehren. Die Situation eskaliert schnell. Erst gehen Zehntausende von Amerikanern nach Vietnam, dann Hunderttausende und schließlich sind es mehr als eine halbe Million. Doch es stellen sich keine Erfolge ein. Ganz im Gegenteil. Der Widerstand des Nordens wird immer größer. Schließlich verlegen sich die vom Dschungelkampf zermürbten Amerikaner auf den Luftkrieg. Ein US-General schreibt: Die Lösung in Vietnam sind mehr Bomben, mehr Granaten, mehr Napalm, bis der Gegner zusammenbricht und aufgibt. Doch genau diese Taktik ist außenpolitisch ein Desaster. Ab dem Jahre 1967 kommt es weltweit zu Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. Bilder von zivilen Opfern, von Kindern, die weinend und in panischer Angst vor Napalmbomben fliehen, gehen durch die Presse und sorgen für Abscheu. Selbst der amerikanische Verteidigungsminister Robert McNamara räumt ein: Das Bild der größten Supermacht der Welt, die wöchentlich 1000 Zivilisten tötet oder verstümmelt, um ein kleines, unterentwickeltes Land zum Einlenken für ein höchst umstrittenes Ziel zu zwingen, ist kein schönes. Die Nordvietnamesen wissen, dass sie nur durchhalten müssen, wenn auch unter großen Opfern. An Waffen haben sie keinen Mangel. Sie erhalten Gewehre und Raketenwerfer aus China und der Sowjetunion. Die Soldaten sind hochmotiviert und leidensfähig, denn sie haben ein Ziel vor Augen: die Wiedervereinigung unter kommunistischer Führung. Auf amerikanischer Seite dagegen sinkt die Kampfmoral immer schneller. Die US-Soldaten sind desillusioniert und sehen in ihrer Mehrheit keinen Sinn in dem langwierigen Kleinkrieg fern der Heimat. Weltweit werden die Proteste gegen den Krieg in Vietnam lauter. An den großen Universitäten der USA kommt es zu Demonstrationen. Auch in anderen Ländern gehen die Studenten auf die Straße. In Paris und Berlin kommt es zu Straßenschlachten zwischen den Demonstranten und der Polizei. Selbst die verschlafene deutsche Hauptstadt Bonn erlebt den Protest gegen den Vietnamkrieg mit. 20.000 Vietnamkriegsgegner versammelten sich in Bonn zur größten Anti-Vietnam-Demonstration in der Bundesrepublik. Nixons 12-tägiges Weihnachtsbombardement hatte meist linksorientierte Bürger überall in der Welt auf die Straßen getrieben. Im Jahre 1968 ist die Antikriegsstimmung so groß, dass Richard Nixon die Präsidentschaftswahl vor allem deshalb gewinnt, weil er den Rückzug aus Vietnam verspricht. Nixon ist ein politischer Veteran. Er hatte sich zu Beginn der 60er Jahre schon einmal um die Präsidentschaft beworben, doch die Wähler gaben damals dem deutlich jüngeren und charismatischeren John F. Kennedy den Vorzug. Jetzt ist der Kalifornier Nixon zurück in der politischen Arena. Doch aus dem schnellen Rückzug wird nichts. Zunächst einmal gehen noch mehr Soldaten nach Vietnam. Doch hinter den Kulissen sucht Washington nach der Möglichkeit, einen ehrenhaften Abzug zu ermöglichen. Das wird zur Chefsache von Nixon und seinem Chefdiplomaten, dem deutschstämmigen Außenminister Henry Kissinger. Nixon verteilt im Nationalen Sicherheitsrat die Aufgaben. Henry und ich werden den Krieg beenden. Wir wollen, dass ihr Burschen euch um den Rest der Welt kümmert. Nach zähen Verhandlungen gibt es schließlich ein Abkommen. Monatelang haben Nixon und Kissinger mit der nordvietnamesischen Delegation um jedes Wort des Vertrags gerungen. Dann im Januar 1973 ist es soweit. Präsident Richard Nixon verkündet den Durchbruch. At 12:30 Paris time today, January 23, 1973. Heute, am 23. Januar 1973 um 12.30 Uhr, wurde in Paris das Abkommen, das den Krieg in Vietnam beendet und den Frieden wiederherstellt, von Dr. Henry Kissinger für die Vereinigten Staaten und von Sonderberater Le Duc Tho für die Volksrepublik Vietnam erklärt. Das Abkommen wird in 4 Tagen offiziell von allen beteiligten Seiten im Internationalen Konferenzzentrum in Paris unterzeichnet werden. Der Waffenstillstand tritt am 27. Januar 1973 um Mitternacht in Kraft. Danach beginnt der Rückzug der US-Truppen in die USA. Ohne die amerikanische Unterstützung hält Südvietnam nicht lange durch. Im Jahr 1975 bricht der Süden zusammen. In Panik versuchen Politiker, Beamte und Militärs, noch an ein Visum für die USA und einen Platz in einem Flugzeug zu kommen. Truppen des Nordens marschieren in der Hauptstadt Saigon ein. Vietnam wird wieder vereinigt. Die USA stehen dagegen vor einer Katastrophe. Der Krieg in Südostasien hat das Land an den Rand des wirtschaftlichen Ruins geführt und außenpolitisch isoliert. Mehr als 50.000 Amerikaner sind gefallen und noch mehr haben seelische Narben davon getragen. Und nicht zuletzt ist das Selbstbewusstsein der Nation tief erschüttert. Aus der Überzeugung der Kennedy-Ära, in der Weltpolitik das Gute und Gerechte darzustellen, eine Weltmacht mit einem missionarischen Auftrag zu sein, werden innerhalb weniger Jahre Selbstzweifel. Filme wie Platoon, Geboren am 4. Juli oder auch Rambo beschäftigen sich mit diesem Trauma und mit dem Problem der Soldaten, die als Helden ausgezogen sind und bei ihrer Rückkehr als Babykiller beschimpft werden. Es dauert Jahre, bis das Land aus dieser Krise herausfindet. Die zweite Ausgabe von CD Wissen behandelt die Geschichte der Olympischen Spiele und ist ab Juni im Handel erhältlich. Natürlich können Sie Ihr Exemplar zum Preis von 6,95 € auch direkt bestellen. Besuchen Sie hierzu unsere Website www.cdwissen.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Verlag und unseren Produktionen. Natürlich freuen wir uns auch über eine E-Mail an redaktion@cdwissen.de. Autor dieses Hörmagazins ist Stefan Liener. Sprecher sind Christian Schuld, Harry Teschner und Christian Baumann. Aufnahme, Mischung und Regie, Szenario-Tonstudio, Alexander Katharinelli, München. Dieses Hörmagazin ist eine Produktion des Audiomedia Verlags. CD Wissen und Wissen.de bedanken sich fürs Zuhören.